Kameraden, hebt die Fahne, die das Haken kreuz umspannt. Kameraden, ehrt die Ahnen, die noch fielen für ihr Land. Mein deutsches Reich, wir sind dem Führer nur geweiht. Mein deutsches Reich. Den die Feige umgebracht. Kameraden, schlagt die Trommel und ein Heil klingt durch die Nacht. Mein deutsches Reich, wir sind dem Führer nur geweiht. Mein deutsches Reich. Wird hart wie nie. Kameraden, seid entschlossen, nur durch Treue schlägt man sie. Mein deutsches Reich, wir sind dem Führer nur geweiht. Mein deutsches Reich. Kameraden, fasst die Feinde, die das Volk so hart gequält. Kameraden, nehmt Gewehre, denn der Judas nicht mehr zählt. Mein deutsches Reich, wir sind dem Führer nur geweiht. Mein deutsches Reich. Mein deutsches Reich, wir sind dem Führer nur geweiht. Mein deutsches Reich.